Er blättert schnell durch die Zeitung. Er sucht die Stellenanzeigen. Ghassan ist Mitte 30 und Informatiker von Beruf. Aber sein Job macht ihm keinen Spaß mehr. Den ganzen Tag allein zu Hause am Computer sitzen. Er möchte lieber mit anderen Leuten zusammenarbeiten.